da ist Backbraun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich. Holleri, jubi, jubi, la, la, la, la, holleri, jubi, la, la, la. Hat mit dir gefängt, gefängt, hab ich sie gleich aufgeführt, den ja nicht geschenkt. Holleri, jubi, jubi, la, la, la, la, holleri, jubi, la, la, la. Thank you.